Aus Anlass des 5. Todestages des großen Genossen Kim Jong-il wurde am 14. Dezember in der Ausstellungshalle der koreanischen Briefmarken und im Briefmarkenmuseum Koreas die koreanischen Briefmarken zur Schau gestellt. Unter den Mottos »Die 5 Jahre der Sehnsucht und ein großes Leben« sind hunderte Briefmarken ausgestellt worden, die an das edle revolutionäre Leben von Kim Jong-il für das Erstarken und Gedeihen des Landes sowie an seine unvergänglichen Verdienste und Aufopferungen für das Land und Volk erinnern. Die Ausstellungen dauern bis zum 23. Dezember.